in einen tieferen Bewusstseinszustand sinken. 10, 9, 8, immer tiefer in mein Inneres. 7, 6, 5, noch viel tiefer in mich hinein. 4, 3, 2, ich stelle mir nun ein strahlendes Licht vor. Es wird immer deutlicher und deutlicher und steht nun klar vor mir. 1. Jetzt sehe ich ganz deutlich einen goldenen Kreis mit einem Punkt in der Mitte auf diesem hellen, lichten Hintergrund und mache mich bereit, mich auf meinen zentralen Wesenskern, die Sonne, einzustimmen. Ich verbinde mich mit meiner zentralen Mitte, meinem Lebensquell, meinem Wesenskern. Im körperlichen Bereich gehören Herz, Kreislauf, Lebenskraft, Augen, Wirbelsäule und Zellen dazu. Von meiner Sonnenseite kommt mein Selbstbewusstsein, Individualität, kommt Schaffenskraft, Gesundheit, Zielsetzung, Organisation, Wille und Motivation. Nun lasse ich mein Bewusstsein von meinem strahlenden Kern erleuchten, meiner selbst bewusst. Mit diesem golden strahlenden Sonnensymbol sehe ich verbunden viele Stufen. Der König, Sommersonne, Vater, Mann, ich, Freude, Überzeugung, Handlung, goldener Lichterglanz, schöpferische Lebenskraft, hell erstrahlt mein Licht. Näher und näher zum Zentrum. Ich gehe viele Bewusstseinsstufen tiefer. Ein goldener Ring an meinem Finger. Herzenswärme. Ich bin mir meines Selbstes gewahr. Teilnehmend am Pulsschlag des Lebens. Herz, mein Herz, entflammt, Sonnenaufgang, Wärme und Lebenskraft, die Natur erwacht, die Sonne zieht ihre Bahn, höher und höher, allen Wesen sichtbar, allen Wesen Licht und Wärme schenkend. Kreative Energie, Sonnenuntergang, meine innere Sonne. Standhaft bin ich meinem Selbst treu. zielgerichtete Willenskraft, Grundimpuls meiner Verwirklichung. Strahlend helles Licht aus meiner Mitte, sich in goldenen Bahnen ausströmend. Herzensadel und eine überzeugende Würde darstellend. Bejahende, lebensfreudige Grundstimmung. Geschöpfe und Schöpfer. Aus diesem lichtstrahlenden Bewusstsein heraus gestaltet sich ein Bild. Es wird immer deutlicher. Im goldenen Licht der Sommersonne, warm und lebensspendend, lasse ich meinen Blick aus erhöhter Position einmal rundum wandern. Sonnige, mit Wein bepflanzte Südhänge, breit ausladende Täler, ein majestätisch dahinfließender Strom, die Sonne lässt ihn aus geschmolzenem Golde erscheinen, in der Ferne ein Schloss, die Atmosphäre ist bedeutsam, prächtige, weit ausladende Bäume, Palmen, Sonnenblumen, ein mächtiger, friedlicher Löwe in der Nähe, ein Adler in der Ferne, kraftvoll gestaltete Landschaftsform mit der Wirkung von Bedeutsamem. Ein schöpferisches Bewusstsein, strahlender Selbstbewusstheit beherrscht mein ganzes Sein. Ich bin. Hier wird das Leben organisiert und erstrahlt im Edlen als Beispiel. Es ist der sonnenhafte Wesenskern, der sich im Bilde darstellt. Ein kräftiges, balsamisches Aroma liegt in der Luft und durchdringt anregend den goldenen Sommertag. Ganzheitliches Streben nach Selbstverwirklichung, Mut zur Selbstverantwortung, mein lebensschöpferischer Wesensgrund scheint mich immer klarer auf mein Ziel hinzuweisen. Auf Verwirklichung des schöpferischen Geistes, der Herzkraft, des Lichtzentrums meines göttlichen Selbstes. Ja, Ziel meines individuellen Weges ist ein leuchtender Mikrokosmos, eine strahlende Sonne zu werden, die nicht, wie meine anderen planetaren Wesensseiten, Licht reflektiert, sondern selbst Licht ist. Ich öffne mein Bewusstsein zum Zentrum. zum Zentrum. Zum Zentrum. Mein Bewusstsein von den Eindrücken geht über in ein gesundes, goldenes, vitales Leuchten, zielstrebig erwächst daraus strahlendes Licht. Mein strahlendes Licht wächst, strahlt, erfüllt mich, durchdringt mich, strahlt weiter und weiter nach außen, klar, lebensspendend, warm, Wärme in den Herzen aller Kreaturen weckend. Meine innere Sonne, Frieden, Freude, Liebe, Leben, Gesundheit, Erfolg, strahlendes Herausstellen des Wesenhaften, Ruhm, Meisterschaft, Wollen und Können, Schenken und beschenkt werden. Ein gekrönter König hält die Erdkugel in der Hand. Ein goldenes Gewand, Pracht, Selbsterhaltung, aufrechte Haltung, gerader, leuchtender Blick. Bewusst geordnete, reiche Formgebung. Ein Löwe, locker, spielerisches und kraftvoll gebautes, im richtigen Verhältnis. Verwirklichung, schöpferische Geschlechtskraft, das Wort, Logos. Ein Diamant, Individuation, Schöpfer, Vater, ich bin. Selbstgestalter meines Schicksals. Größe ohne Machtrausch und persönlicher Verherrlichung. Es werde Licht. Näher und näher zum Zentrum. Bewusst aus meiner Wesensmitte heraus. Alle Wesensanteile unter einer wesenhaften Zielvorstellung zu einer Ganzheit vereinend. Selbstbewusst, herrschend über meine Persönlichkeitsanteile. Großzügigkeit, persönliche Würde und Wahrhaftigkeit. Mein hell durchstrahlter Bewusstseinshintergrund. Von dort kommt mein Selbstbewusstsein, meine Individualität, kommt Schaffenskraft, Gesundheit, Zielsetzung, Wille, Motivation und Organisation. Im körperlichen Bereich gehören Herz, Kreislauf, Lebenskraft, die Augen, Wirbelsäule und Zellen dazu. Alles gespeist aus meiner zentralen Mitte, meinem Lebensquelle, meinem Wesenskern. Eingestimmt auf meinen zentralen Wesenskern, der Sonne, bildet sich vor diesem hellstrahlenden Bewusstseinshintergrund wieder das Sonnensymbol. Ein goldener Kreis mit einem Punkt im Zentrum. Nun zähle ich mich langsam wieder zurück in mein Tagesbewusstsein. 1. Helles Licht. 2. Leuchtendes Violett. 3. Königsblau. 4. Naturlichtes Grün. 5. Bewegung anregendes Goldgelb. 6. Pulsierendes Orange. 7. Gesundes Rot. 8. Mein Bewusstsein erfasst meine Körperlichkeit. 9. Ich mache mich mit meinem Körper vertraut. 10. Ich empfinde zufriedene Gelöstheit. Deutlich nehme ich das beständige Pulsieren meines Herzens im ganzen Körper wahr. Es schlägt regelmäßig und gesund. Ganz gesund. Nun wandert meine Aufmerksamkeit zur Stirne. Deutlich spüre ich dort Klarheit und Frische, geglättete Haut, Ruhe und Entspannung im Gesicht, über den ganzen Kopf hinweg, über Genick und Schultern, über den ganzen Körper, bis in die Fingerspitzen, bis in die Zehenspitzen. Gesundheit und Lebenskraft im ganzen Körper, handlungsfähig und gestärkt. Ich lasse nun meinen Atem tiefer und stärker werden. Nun balle ich meine Hände zu Fäusten, winkle die Arme an und strecke sie mehrmals kräftig senkrecht nach oben. Pumpend, auf und ab. Jetzt setze ich mich mit einem Schwung aufrecht hin und öffne dabei die Augen. Ich bin hellwach, gestärkt und voller Tatkraft.